Die Leseveranstaltungen und Erläuterungen über die Neujahrsansprache von Marschall Kim Jong-un fanden jüngst in Guinea und Angola statt, an denen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise in diesen Ländern teilnahmen. Nach dem Vorlesen und der Erläuterung gab es Reden. Die Redner betonten, die Neujahrsansprache von Kim Jong-un finde bei der Weltöffentlichkeit ein großes Echo und die ganze Welt schätze ihn hoch, der außergewöhnliche politisch-militärische Fähigkeiten besitze.